in unserem Heimatland. Wir sind immer noch da. Die Liebe zum Gold und Schicksalbald, wir spielten nie für Reichtum. Wir spielten nicht für Gold, Kohle oder Tafel stürmen. Haben wir nie gewollt. Nahrung für den Geist, geradeaus mit ganzem Herzen. Verbreiten unser Kult, Freude und auch Schmerzen. Haben viele nicht mehr wissen, was sie denn heißt. Wir spielen immer weiter, bieten Nahrung für den Geist. Man will die Türen offen halten. Wir scheißen auf Konventionen und ihre Drecksdekrete. Es gibt Fügungen des Schicksals, da helfen auch keine Gebete. Darum für den Geist geradeaus mit ganzem Herzen. Verbreiten unser Kult, Freude und auch Schmerzen. Wenn viele nicht mehr wissen, was gelernt hat. Wir spielen immer weiter, bieten Nahrung für den Geist. Und ein Umbruch findet statt. Wohl dem, der seine Meinung sagt und ein starkes Rückgrat hat. Entspannt wird dann der ganze Dreck, der hier zu lange nistet. Und endlich dort, wohin gehört, sein Gehecktes, das einflüstet.